Sie fragen dich nach dem Schutzmonat, danach in ihm zu kämpfen. Sag, in ihm zu kämpfen ist schwerwiegend, aber von Allahs Weg abzuhalten und ihn zu verleugnen und von der geschützten Gebetsstätte abzuhalten und deren Anwohner von ihr vertreiben, ist noch schwerwiegender bei Allah. Und Verfolgung ist schwerwiegender als Töten. Und sie werden nicht eher aufhören, gegen euch zu kämpfen, bis sie euch von eurer Religion abgekehrt haben, wenn sie es können. Wer aber unter euch sich von seiner Religion abkehrt und dann als Ungläubiger stirbt, das sind diejenigen, deren Werke im Diesseits und im Jenseits hinfällig werden. Das sind Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben.